Nordwestradio. Am Mikrofon ist Jörg-Dieter Kogel. In der Dokumentation im Nordwestradio an diesem Ostersonntag präsentieren wir Ihnen Auszüge aus einer Veranstaltung von und mit Günter Grass. Vor wenigen Wochen, am 31. Januar, las der Literaturnobelpreisträger in einer gemeinsamen Veranstaltung von Radio Bremen bzw. dem Nordwestradio und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel eigene Prosa und Lyrik. Anlass für den Grass-Besuch in Wolfenbüttel war der 275. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing, der 1770, damals 41 Jahre alt, herzoglicher Bibliothekar in der heute niedersächsischen Kleinstadt wurde und dort bis zu seinem Tode 1781 lebte, arbeitete und zum Beispiel Nathan den Weisen schrieb. Seit gestern übrigens ist das Lessing-Wohnhaus gleich neben der Bibliothek gelegen mit einer völlig neu gestalteten Dauerausstellung zum Leben und Werk des Aufklärers und Schriftstellers Lessing der Öffentlichkeit wieder zugänglich von 10 bis 17 Uhr, übrigens auch am morgigen Ostermontag. Zurück zu Grass und seiner Lesung. Vor 25 Jahren hatte er schon einmal an der alten Wirkungsstätte Lessings gelesen, aus seiner damals noch druckfrischen Erzählung »Das Treffen in Telgte«. Auch diesmal las Grass wieder aus dem Bestseller, der von der Kritik gleich nach dem Erscheinen 1979 einhellig als Meisterwerk und Triumph einer großen Erzählkunst gefeiert wurde. Grass las diesmal die ersten vier Kapitel, anschließend trug er einige Sonette von Andreas Gryphius vor. Und als Zugabe gab es dann noch einige Gedichte aus seinem letzten Lyrikband »Letzte Tänze«, die im letzten Herbst beim Göttinger Steidel Verlag erschienen sind. Vor Beginn der eigentlichen Lesung fragte ich Günter Grass nach seinem Verhältnis zu Lessing. Wir alle, ob wir es wollen oder nicht, sind Kinder des europäischen Prozesses der Aufklärung. Die setzte in Deutschland verspätet ein, wie wir wissen, und Lessing ist einer der Großen. An ihm kommt man nicht vorbei, er ist prägend gewesen. Und das Aufregende an ihm ist, glaube ich, dass er ein bisschen die Gegenwart Wellen schlägt. Also wenn man bundesweit das Gejammer, und in Deutschland wird zurzeit nur noch gejammert, aber insbesondere über den Zustand der Theater, das fehlende Geld, wie schwierig das alles sei und wie man die Gagen bezahlen soll, etc., etc., dann fällt mir ein, dass das bei Lessing seinen Anfang nahm. Zwei Jahre lang nur hielt dieses Hamburger Theater, dann ist es gescheitert an den Pfeffersäcken und an den Moralvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft in Hamburg. Zwei Jahre nur. Und das, was er damals gefordert hat, ist bis heute aktuell geblieben und wird es auch bleiben. Daran sollte sich nicht nur die Geldgeberseite halten, sondern auch die Leute, die Theater betreiben. Denn Lessing hat immer das Publikum auch im Auge gehabt. Das kann man von allen Theaterregisseuren heute nicht sagen. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel ist nicht nur ein europäisches Zentrum für die Erforschung der Aufklärungsliteratur, sie ist zugleich der Ort für die Barockforschung überhaupt. Dieses frühbürgerliche Zeitalter, das der Aufklärungsepoche vorangeht, aber schon mit ihm verwoben ist und es in gewisser Weise vorbereitet, hat Grass stets fasziniert. Im Gespräch vor Publikum bei seiner Wolfenbütteler Lesung im Januar nannte er einige der Gründe. Also die Barockliteratur ist ja weitgehend unbekannt und bald vergessen gewesen. Wenn nicht zum Beispiel ein Lessing, ein Friedrich von Logau ausgegraben hätte und diese wunderbaren Aphorismen und Kurzgedichte von ihm dazu beigetragen hätte, sie zu veröffentlichen. Hinzu kommt, dass der Germanistenfleiß, der sich niedergeschlagen hat, in unzähligen Büchern über die Barockliteratur ganz akademisch geblieben ist. Das ist abschreckend, sich damit zu befassen. Dabei ist dieses erste gemeinsame Auftreten deutschsprachiger Schriftsteller ein ungeheures Konzert gewesen. Nicht, der junge Gryphius hat noch beeinflusst vom jesuitischen Barocktheater lateinisch angefangen. Dann schrieb der im Alter von 20, 21 Jahren seine ersten Sonette, die bis heute beispielhaft geblieben sind. Nicht eine Generation, halbe Generation später ist der erste deutsche nennenswerte Roman mit dem Simplicissimus von Grimmelshausen da. Fast gleichaltrig mit Gryphius, obgleich man ihn immer zum Spätbarock rechnet, Hoffmanns Waldau. Mit einer Eleganz der Texte, mit einer Scharfsinnigkeit, mit einer Pointe und einem bösen, ironischen Witz, was erotische Dinge betrifft, nicht in wunderbaren Gedichtkomplexen, ist das alles von vornherein da. Vom plattdeutscher Lyrik Laurenberg angefangen bis zu Opitz, der auf allen Klavieren spielte. Und Opitz ist derjenige gewesen, der um 1620 eine erste deutsche Poetik geschrieben hat, indem er diesen jungen, damals jungen Schriftstellern sagte, also man kann ohne weiteres auch in der deutschen Sprache mit Trochäen und Hexameter, mit allen möglichen Formen arbeiten, hat ihnen Anweisungen gegeben, dieser Poetik, das in deutscher Sprache zu versuchen. Das ist ein aufregender Prozess gewesen. Das ist die Grundlage all dessen, was wir heute Literatur nennen. Die deutsche Literatur ist in ihrer zweiten Phase eine relativ junge. Aber sie fängt dort an und ist von vornherein wie ein Orchester da, in allen möglichen Tonlagen, in allen Widersprüchen, bis zu Figurengedichten. Birken, ich glaube, der ist ja auch eine Zeit lang tätig gewesen, der hat die ersten Figurengedichte geschrieben, also bis ins Experimentelle hinein. Und auf der anderen Seite wieder ein Gerhard, der ganz strenger Lutheraner, dennoch in seinen Kirchenliedern die Natur in die Kirchenlieder hineingenommen, eine ganz neue Form des Kirchenliedes gefunden hat. Das ist aufregend bis heute. Und das hat mich gereizt, zum Beispiel solch ein Buch wie Das Treffen in Telgte zu schreiben. Günter Grass über seine Faszination des Barockzeitalters und der Literatur, die sie in Deutschland hervorgebracht hat. Eine Barockperle der modernen Erzählkunst ist Grass nach dem Urteil des Kritikers Fritz J. Radatz 1979 mit dem erwähnten Treffen in Telgte gelungen. Schon in seinem vorangegangenen Roman Der Butt hatte Grass einige Barockliteraten auftreten lassen. Wie es dann zum Treffen in Telgte kam, auch dies hat Grass in Wolfenbüttel vor ausverkauftem Haus seinem Publikum erklärt. Unsere Barockliteratur füllt Bücherschränke und ist sehr akademisch aufgefasst, bis man durchdringt zu den Personen, die sich in ihrer Zeit zum Teil auch sehr politisch verhalten mussten und verhalten haben. Zum Beispiel Opitz war ein Doppelagent. Ich war auf der einen Seite für die Kaiserlichen tätig, auf der anderen Seite für Oxenstierna, für den schwedischen Kanzler. Und im dritten, der hat ihn bezahlt für Wladislaw IV. In Polen, den er in den 30-jährigen Krieg hineinziehen wollte. Das sind Existenzen, die mich interessiert haben. Und da kommt es zu dieser Begegnung zwischen dem alten, älteren Opitz in Danzig, wo er abseits des Krieges Zuflucht gesucht hatte, und dem jungen Gryphius, der auch in der Stadt ist, der aus dem zerstörten Schlesien kommt. Und es kommt zum Zusammenprall zwischen zwei Generationen. Und dann ergab sich, als ich den Butt abgeschlossen hatte, eine literarisch-familiäre Situation. Mein literarischer Ziehvater, Hans-Werner Richter, der die Gruppe 47 verdienstvollerweise ins Leben gerufen hatte, wurde 70. Und ich überlegte mir ein Geschenk für ihn und plante eine kurze Geschichte, in der ich versuchte, skizziert erstmal, diese Gruppe 47, 300 Jahre zurückzuversetzen in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Diese Verrückten, nicht, die er immer versammelt hat, einmal im Jahr, und die waren genauso verrückt in der Zeit des Barock, die zu versammeln. Und Simon Dach, aufgrund seiner Texte, die mir vertraut waren, glaubte ich, das ist so eine Figur wie der Hans-Werner Richter. Kein ganz großer der Barockliteratur, aber einer, der breit trägt, der breit streut, der kann den Laden zusammenhalten. Ich porträtierte also den Simon Dach und den Hans-Werner Richter zugleich. Und als ich dann bei der Ausführung dieses geplanten Kurztextes weiterkam, merkte ich, das ist eine ausgewachsene Erzählung. Und daraus ist das Treffen in Telgte geworden. Wenn man so will, ein Nachklang auf den Butt oder auf dieses Barockkapitel im Butt. Günter Grass über das Treffen in Telgte, das er 1979 veröffentlichte. Die ersten beiden Kapitel aus dieser Erzählung, von Grass selbst gelesen, gibt es hier im Nordwestradio gleich nach der nächsten Musik.

Glenn Gould spielte Johann Sebastian Bach. Sie hören das Nordwestradio mit der Dokumentation einer Lesung von und mit Günter Grass in der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek vom Beginn dieses Jahres. Im Anschluss an die ersten beiden Kapitel aus seiner Erzählung Das Treffen in Telgte, die wir eben hörten, las Grass anschließend drei Sonette von Andreas Gryphius. Tränen des Vaterlandes, anno 1636. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz, verheert. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehret, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfrauen sind geschändet, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Hier, durch die Schanz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon 6 Jahr, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Menschliches Elende. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen? Ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen? Dies Leben fleucht davon, wie ein Geschwätz und Scherzen, die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen. Gleich wie ein eitel Traum leicht aus der Acht hinfällt, und wie ein Strom verscheust, den keine Macht aufhält, so muss auch unser Nam, Lob, Ehr und Ruhm verschwinden. Was Itze und Atem holt, muss mit der Luft entfliehen. Was nach uns kommen wird, wird uns ins Grab nachziehen. Was sag ich? Wir vergehen wie Rauch von starken Winden. Und als letztes Sonett: Es ist alles eitel. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itze und Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itze und prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was Itze so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Itze lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen, soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir vor köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt, noch will, was ewig ist. kein einig Mensch betrachten. Das Nordwestradio mit Prosa und Lyrik von Günter Grass, aufgenommen in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Nach Auszügen aus der Erzählung Das Treffen in Telgte und drei Sonetten von Andreas Gryphius las Grass zum Abschluss einige Gedichte aus dem jüngst erschienenen Band Letzte Tänze. Daraus zum Schluss dieser Sendung noch eine Kostprobe nebst einer Vorbemerkung von Günter Grass. Mir erging es so, als ich mein letztes Prosa-Buch schrieb im Krebsgang. Ein Buch, dessen Materie mich über 2 Jahre auch bedrückt hat, neben all der Arbeit, ein düsterer Stoff. Als ich dann damit fertig war, hatte ich den Wunsch, etwas Heiteres zu machen. Ich fing an, aus Töpferton Terrakotten tanzende Paare zu formen, Zeichnungen entstanden, Lithografien und in die Zeichnungen und Lithografien hinein auch erste Zeilen, Gedichte über Tänze, Tänze meiner Jugend, spätere Tänze. Und so ist dieser Band Letzte Tänze entstanden, der Gedichte und Zeichnungen versammelt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, bei all den Beschränkungen und inmitten der Trümmer, wurde meine Generation von Tanzlust gepackt. Dixieland, Blues kamen auf, amerikanische Schallplatten. Darauf geht das Gedicht Einst in der Löwenburg zurück. Einst in der Löwenburg, als über die Bretter, wie sie gefügt, und alles erleiden, wir paarweis losgelassen, mal so gewürfelt, schoss uns St. Veit in die Beine. Wreck auf qualmenden Sohlen, die Glieder Kleinholz verworfen, zum Siedepunkt, nein, drüber weg, bis beiderlei Fleisch gekocht, doch keine Erlösung, weil kurz nur die Pause. Drauf im Nachtzittern noch, den Herren die Dame gewechselt, Münzen im Automaten, damit nicht aufhört, was flussaufwärts am Mississippi begann. Lichtwechsel jetzt und aus gestopfter Trompete Blues. Rings alle Abgründe offen, doch niemand stolpert, fällt, stürzt, weil Engel, billig beim Kellner gemietet, schweißlos, mit schützender Hand, allgegenwärtig. Nobody knows the trouble I have seen. Das war, als vom Krieg wir übrig geblieben und bei Heißgetränk mit Rumgeschmack sprachlos noch immer uns auf den Tanzböden der Vorstadt das Überleben und sonst noch paar Nummern beweisen wollten. Jeden Sonnabend Ragtime. Vom Fernsprechamt lösten nach Schicht die Mädchen sich ab. Die hießen, wie hießen sie noch? Und waren heiß bei minus 15 Grad draußen. Der Schupp nannte sich Löwenburg. Gibt es schon lange nicht mehr. Auch kaum noch uns, aber der Beat hört nicht auf zu hämmern, auf das beim Totentanz die alten Knochen wieder versammelt. Rack und Blues, zwischendurch Damenwahl. Günter Grass mit einer Kostprobe aus seinem zuletzt erschienenen Band »Letzte Tänze« zum Abschluss seiner Wolfenbütteler Lesung mit Prosa und Gedichten, womit wir hier im Nordwestradio am Ende unserer Dokumentation dieser gemeinsamen Veranstaltung von Radio Bremen bzw. dem Nordwestradio und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel angekommen wären.